Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Mein Name ist David Hein. Neben mir sitzt Robin Blase. Und Robin Blase, ich möchte dich direkt mal wegkritisieren, aber so richtig. Ja. Denn erinnerst du dich noch, als wir damals, letztes Jahr im Mai war das, glaube ich, unsere legendäre Live-Show hatten? Mhm. So, und habe ich, du hattest das jetzt gefunden, bei Eventteam kann man nämlich sehen, da haben ein paar Leute die Live-Show auch bewertet. Und ja, neben ein paar Fünf-Sterne-Kritiken haben wir auch eine bekommen, wow. Die hat gesessen. Die hat gesessen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen einiges ändern an unserem Programm, aber auch an künftigen Live-Shows, denn, ich lese es kurz vor, ich hätte damit rechnen müssen, schließlich sind das YouTuber. Das war ein schlimmer Abend. Für mich. Alle anderen Anwesenden schienen ja ihren Spaß zu haben. Ich bin kein Fan. Ich wollte mal spontan sein und was ich für meine 20 Euro bekommen habe, war eine stumpfsinnige Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, vorgetragen in absolut professioneller und abgeklärter Manie. Das ist eigentlich ein Lob, wie ich finde. Spätestens als die Leute auf dem Podium angefangen haben, einen Loser und sein Pornhub-Profil zu diskutieren, ist mir richtig schlecht geworden. Und das Schlimmste, alle anderen im Saal waren total begeistert. Deshalb nur in großen Buchstaben, was für Fans. Ein Stern von 5 haben wir bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich finde, das ist mehr eine Kritik an Tanzverbot als an uns. Tanzverbot wird als Loser bezeichnet und wir als professionell abgeklärt und alle hatten Spaß. Ich möchte ihn ja beglückwünschen. Ne? Das ist so die Sorte Mensch, die ich nie war, der so gesagt, ich habe das immer so mit Leuten, die in den Mediamarkt gehen und sagen, ich kaufe mir heute eine DVD. Und ich so, ja, aber was denn? Na, hör irgendeinen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe das nie gemacht, so, weil ich habe immer nur Filme geguckt, wo ich wusste, den schaue ich mir noch 10-mal an, da brauche ich die DVD zu Hause. Ansonsten liegt die da halt rum oder fliegt in den Müll. Und genauso würde ich halt niemals sagen, oh, die Band, die heißt Modern Talking, da gehe ich doch mal hin, zahle ich 25 Euro Ticket. Aber also ne, bei einer Band würde ich es ja noch irgendwie verstehen. Aber wer geht denn zu einem Podcast, den du noch nie gehört hast? Vor allem, weil es halt auch super easy ist, das einfach vorher einmal zu hören. Aber auch, und auch Lästerschwestern heißt das Ding. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie der Podcast heißen und dann bist du überrascht. Vor allem, das, weißt du, was das bedeutet? Was? Dieses gesamte Marketingmaterial, was der Veranstalter irgendwie für teures Geld gedruckt und ausgehangen hat, Poster und auf Facebook-Ads und so weiter. Hat eine Person. Und die hatte keinen Spaß. Alle anderen kamen durch uns. Also Marketing kann man bei Podcast-Shows sich vielleicht auch sparen. Aber ich finde es so schön. Ich habe schon überlegt, ob wir das nicht einfach als den Slogan unserer Tour machen. Ist der schlimmste Abend, den ich je hatte, aber alle anderen hatten Spaß. Das finde ich generell immer eine gute Prämisse. Wenn alle anderen Spaß hatten und du fandest es beschissen, dann kann es eigentlich nur ein guter Abend sein. Ja. Zur Tour, wir werden häufiger auch mal gefragt, auch in meinem privaten Umfeld kriege ich die Frage, wie ist denn das eigentlich mit eurer Tour? Robin, wie ist denn das eigentlich mit unserer Tour? Ja, wir sind immer noch dran, dass wir das machen. Wir machen das auch auf jeden Fall, aber wir müssen das mal organisieren. 2022 dann. Nee, weißt du, warum wir es hinkriegen werden, David? Mhm. Weil wir einen der erfolgreichsten Top-Manager in Deutschland in unserem Team haben. Ach, Moment, wer arbeitet bei unserem Team? Das wäre ich, David. Ich bin einer der Top 3, ich bin der zweiterfolgreichste Top-Manager in Deutschland, David. Wusstest du das? Ich wusste es, weil du hast es mir neulich geschickt, aber erzähl mal ganz kurz. Aber ich meine, ich lebe ja mit dir zusammen hier praktisch. Ja, deswegen. Ich meine, deine Aura versprüht ja quasi Top-Manager-Qualität. Wir können uns gar nichts mehr erzählen. Ja, vielleicht haben es einige schon auf Twitter und auf Instagram gesehen. Einfach eine lustige Sache. Da hat eine Foundation, ich glaube die Albright Foundation war das, hat eine Studie online gestellt auf Twitter, wer die reichweitenstärksten Top-Manager in Deutschland sind. Mhm. Und ich war halt auf Platz 2, hinter Siemens, aber vor Microsoft, Vodafone. Weil du auf Twitter am meisten Follower hast. Weil sie wohl, das ist neulich schon mal passiert, ich glaube bei Forbes Österreich oder so, haben sie auch irgendwie bei den erfolgreichsten deutschen Geschäftsführern haben sie irgendwie Budi, Eddie, mich und Flying Uwe unter den Top 10 gehabt, weil die wohl einfach nur crawlen auf Twitter, wer viel Reichweite hat und dann gucken, wer von denen Geschäftsführer oder CEO in der Bio stehen hat. Und dadurch, dass bei mir halt meine GmbH mit in der Biografie drin steht, haben sie mich einfach als den zweitreichweitenstärksten Manager identifiziert. Mhm. Aber anscheinend veröffentlichen die so eine Studie und gucken sich nicht mal an, wer in den Top 10 denn dann tatsächlich drin ist. Ja. Also mega skurril. Auf jeden Fall habe ich Aber ich hoffe, das steht jetzt in deiner Bio, weil ich meine, das muss doch der Spruch sein, der jetzt ganz oben auch bei Instagram steht. Zweit erfolgreichster Top-Manager in Deutschland. Wenn dich da die Chicks auschecken, dann würde ich sagen, gleich musst du Top-Manager da reinschreiben. Dadurch kamen tatsächlich auch die ersten jetzt auf dich zu und auch auf mich, die sich beworben haben, auch denen ich nicht geantwortet habe. Keine Sorge, das sammeln wir jetzt erstmal alles. Ja. Denn wir machen richtig dicke jetzt 2019. Auch weil wir jetzt einer der Top-Arbeitgeber demnächst sind. Wir sind einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Ihr könnt für den zweitreichweitenstärksten Top-Manager Deutschlands. Plus eins. Das und bin, David. Ich bin ja plus eins in dem Fall. könnt ihr arbeiten. Genau. Wenn ihr euch oder für bewerbt. Jemand anderes. Ja. Wenn ihr euch da bewerbt. Aber wo bewirbt man sich zum Beispiel? Was kann man da machen? Robert? Hashtag Werbung. Man kann zum Beispiel bei StepStone sich nach neuen Jobs umgucken. Nein. Ja, gerade jetzt so am Anfang des Jahres, wenn man sich vielleicht mal so gucken will, so, wo geht's 2019 hin, wo geht's 2020 hin? Wenn man so im Februar denkt, so nach anderthalb Monaten rumsitzen, was mache ich eigentlich dieses Jahr? Vielleicht hätte ich doch gerne einen neuen Job. Ja. Es gibt zwei Dinge, die stehen 2019 für mich fest. Ich gehe auf die Lästerschwestern-Tour und ich möchte einen neuen Job haben. Dann geht man zu StepStone. Das ist eine Online-Job-Plattform, ist auch eine Jobs-App, wo man sich sehr gut umgucken kann nach neuen Jobs, einfach weil es viele Filtermöglichkeiten gibt. Man kriegt Hintergrundinformationen zu den Arbeitgebern. Mhm. Also falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Job oder euch einfach mal umgucken wollt zu dem Thema, man kann sich doch anmelden, dann kriegt man E-Mails geschickt, wenn neue passende Inserate reinkommen und so. Einfach mal gucken, stepstone.de oder eben im App Store. Oder bei Rob at richtig cool. Robin at richtig cool. Robin richtig cool. Ne? Also auch uns bei uns immer noch gerne anschreiben, dass dafür einfach die vorletzte Folge war, das glaube ich, hören. Da hatten wir schon mal auch über unsere Gesuche gesprochen. Wir haben auch ein Update aus der letzten Folge, nicht nur zu den Jobs, sondern auch zu den Oscars, David. Stimmt. Und zwar haben die Oscars dieses Jahr gefühlt hatten wir dieses Jahr so viele Updates, dass wir vorhin beide da saßen und meinten, haben wir jetzt darüber schon gesprochen, weil sie alle zwei Wochen was Neues. Ich recappe mal kurz die Updates zu den Oscars in einem Jahr. Mhm. Erst haben die Oscars angekündigt, dass sie eine Kategorie einführen für erfolgreiche Filme, die nicht groß was geleistet haben, sondern die einen Oscar dafür kriegen. Freue ich mich richtig drauf. Einfach nur, dass sie erfolgreich sind. Wer ist da so drin? Niemand. Ah. Denn sie haben nämlich dann, nachdem es keiner geil fand, die Kategorie wieder abgeschafft. Oh nein. Dann haben sie Kevin Hart zum Oscar-Host ernannt. Oh, da freue ich mich drauf. Und in weniger als irgendwie 48 Stunden haben sie ihn wieder abgesetzt. Oh nein. Oder er sich selber. Dann haben sie gesagt, ja, ist jetzt nicht so spannend bei den Oscars. Wir schmeißen einfach ein paar Kategorien raus. Das hatten wir letzte Woche. Mhm. Da freue ich mich richtig. Jetzt tun sie alle wieder rein. Ja. Ja, aber man muss dazu sagen, also wir hatten es letzte Woche ja schon gesagt, es gab massive Shitstürme, aber auch von den Großen, also auch von namhaften Regisseuren, von vielen, die auch in der Kamera, in der ASC, das ist so eine, ich glaube, das ist die Gilde quasi der filmschaffenden Kameraleute in Hollywood. Und die haben wirklich so auch Petitionen eingereicht und daraufhin unter dem Druck hat die Oscar Academy jetzt nachgegeben. Hätte man ja nicht vorhersehen können. Nee, also man muss dazu sagen, die haben ja danach so ein ganz skurriles Statement noch veröffentlicht am Tag danach, wo sie irgendwie klarstellen wollten, dass das ja eigentlich, das hätte man ja missverstanden. Das war so gar nicht gedacht. Also die werden schon auch gezeigt, aber der Weg, also es war ganz komisch beschrieben, also es klang wirklich so wie rausreden wollen, weil vorher war wirklich so, wird in der Werbung gezeigt und jetzt hieß es dann, nee, also wenn der aufgerufen wird, dann ist der Weg, den er läuft bis zur Bühne, den schneiden sie raus. Also ganz skurril, was soll der Quatsch? Und das sollte auch, sie hatten dann gesagt, dass es eigentlich auch rotieren soll, also dass im nächsten Jahr dann halt eben nicht die Kameramänner und die Art Direktoren. Das ist dann Bestfilm. Ja. Wird ausgelöst. So, wer kommt ins Fernsehen und wer nicht? Schnick, schnack, schnuck. Per Schnick, schnack, schnuck fände ich das super, ja. Aber das nur als kurzes Update. Also die Oscars sind dann wieder genauso wie bisher, nur halt ohne Moderation immer noch. Weißt du, wer auch flipfloppen sollte wie die Oscars? Nee. Die Europäische Union. Ja, da haben wir jetzt ganz dickes Thema. Da haben wir jetzt Artikel 13. Wir hatten das letzte Woche eigentlich angekündigt, dass ja dann im Laufe des Tages eine Entscheidung gefällt werden sollte. Jetzt ist es eine Woche vergangen und es jetzt gerade in diesem Moment ist gerade wieder eine Diskussion, in der jetzt potenziell Katharina Barley, die Justizministerin, wohl angeblich die Möglichkeit gehabt hätte, das doch alles noch zu kippen, hat sich wohl auch dafür eingesetzt, das zu verschieben, ist aber jetzt damit wohl nicht erfolgreich gewesen. Deswegen wird jetzt gerade wieder verhandelt. Ich hatte heute, also wir nehmen das Ganze jetzt am Mittwoch auf, hatte ich gelesen, dass Angela Merkel sich tatsächlich für diese Urheberrechtsreform auch ausgesprochen hat. Hashtag Merkelfilter war gerade auf Platz 1 in den Trends. Ich war ganz verwundert, dass halt so Leute wie Dena und Co. dann alle plötzlich gegen Merkel schossen, bis ich dann gesehen habe, dass auch sie dann so persönlich sich damit eingemischt hat. Ihr werdet sicherlich alle irgendwo gehört haben, in der letzten Woche ging das Thema komplett durch die Decke. Und auch ich wurde tatsächlich in meinem Umfeld immer wieder gefragt, was bedeutet das? Also gerade letzte Woche, als es dann passierte, gab es mehrere, die meinten, ja und nu? Und was machst denn du jetzt? Und ich weiß es nicht so. Also ich kann gerade niemand sagen, ich habe auch mit meinem Netzwerk gesprochen und dann mit DiviMove am nächsten Tag gesagt, so weil wir eh in Gesprächen waren, meinte so, habt ihr schon ungefähr eine Ahnung? Und keiner weiß jetzt natürlich was. Das Ding ist ja, die ganzen, wenn das jetzt auch nochmal durchgesetzt wird, ich glaube, es muss ja jetzt nochmal auf Landesebene entschieden werden. Wenn dieser ganze Prozess jetzt durch ist, und der scheint jetzt immer noch länger anzudauern, also jetzt heute ist wieder irgendwie eine Verhandlung, aber es sieht danach aus, jetzt wird das durchgehen, weil Merkel sich jetzt persönlich dahinter gestellt, also Deutschland und Frankreich wären so zwei Länder, die es easy kippen könnten, weil sie einfach bevölkerungsmäßig großen Anteil tragen. Aber gerade Deutschland will es auf jeden Fall. Genau, Merkel will es vor allem, obwohl eigentlich im Koalitionsvertrag auch anders drin stand. Das Argument ist immer noch, dass Upload-Filter ja nicht quasi wortwörtlich gefordert werden und deswegen wäre ja alles okay. Nur dass das, was da eben drin steht, bedeutet im Umkehrschluss, dass man einfach zwingend Upload-Filter braucht. Das geht gar nicht anders. Genau. Es rotiert ja, das hatten mehrere Leute auch geteilt, es rotiert ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, in dem gesagt wird, dass es schon mal eine 2012 gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, in dem irgendwie gesagt wurde, dass wörtlich, lese es mal vor, der Betreiber eines sozialen Netzwerks im Internet kann nicht gezwungen werden, ein generelles, alle Nutzer dieses Netzwerks erfassendes Filtersystem einzurichten, um die unzulässige Nutzung musikalischer und audiovisueller Werke zu verhindern. Und das haben jetzt viele geteilt und das ist im Grunde ja das, was du gerade sagst, so dadurch, dass jetzt nicht explizit ein Filtersystem gefordert wird, sondern das ja quasi nur hintenrum erzwungen wird quasi oder dass man halt dann YouTube quasi auferlegt. Also indem man sagt, YouTube, du bist verantwortlich, müssen die das quasi einführen, sonst können sie ja gar nicht ihrer Verantwortung nachkommen. So kommt aber die Bundesregierung drumherum, Urteil irgendwie zu dem nicht zu entsprechen oder eben auch dem Koalitionsvertrag. Ja. So. Und das ist halt schon echt ganz schön scheiße. Also was ich noch super spannend fand, ich war bei der Übergabe der Petition von Change.org. Von Change.org, wo 4,7 Millionen Leute unterschrieben haben. Ich war da dabei im Justizministerium bei der Übergabe und Katharina Barley, die Justizministerin, hat da auch ein paar Worte zu gesagt und hat dann auch, nachdem sie auch öffentlich ein paar Worte gesagt hat, auch nochmal mit uns so zwei, drei Worte gewechselt, mit den YouTubern, die da waren und auch den Veranstaltern und hat so ein bisschen durchscheinen lassen, dass der Druck von der GEMA zum Beispiel wohl immens ist. Also sie sitzen gerade wortwörtlich zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite. Aber welche Handhabe hat denn die GEMA? Die haben viele Künstler. Sie hat tatsächlich gesagt, dass sie Drohbriefe bekommen von den größten Künstlern Europas. Aha. Also ich stelle mir das so vor, wie so ein Brief von Herbert Grönemeyer, der dann schreibt, hey, wenn ihr Artikel 13 da rausnehmt, dann ficke ich euch mit eure Kniescheiben mit einer Stahlstange kaputt. So nämlich. Ja, und singe dabei, so wie Herbert Grönemeyer singt. So wie singe, ja, all die Hits, die du gerade nicht kennst. Die, Flugzeuge in deinem Knie. Okay. Ja, ungefähr genauso. Ja, oder also so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall, auf der einen Seite hast du halt all diese jungen Wähler, die sagen, uns ist das Thema wichtig, wir demonstrieren, wir unterschreiben. Und auf der anderen Seite hast du Herbert Grönemeyer und Nena. Die da stehen mit der Stahlstange. Ja, wahrscheinlich ist die Angst tatsächlich, dass DJ Bobo einfach einen Hit rausbringt, wie Fick die SPD oder sowas. Ne? Und deswegen sind sie da gezwungen. Ja gut, wahrscheinlich ist es eben dieses Reichweitenstarke, aber das ist schon wahnsinnig abstrus zu sagen, so naja, weil Nena gerade angerufen hat, müssen wir jetzt halt, weil ich meine, auf der anderen Seite hast du ja jetzt die jungen Leute, die halt, es ging letzte Woche der Hashtag nie wieder CDU viral, Das kann die, können die führenden Parteien ja auch nicht wollen, dass man jetzt die neue Generation der Jungwähler, die, und das haben jetzt auch ganz viele gemacht, die ganz clever, ich hatte ein Video von Gemomat gesehen, falls du die kennst, die haben gesagt so, gar nicht groß aufregen oder gar nicht groß, also es bringt jetzt ja auch im Nachhinein auch nicht mehr viel auf die Straßen zu gehen, aber was man halt machen kann, ist wählen gehen, also dass die Wahlbeteiligung wieder steigen muss, dass ihr dann auch sagt so, okay, das lassen wir uns nicht nochmal bieten. Die Frage da ist natürlich, wenn man auch gerade so sich den Spiegel anguckt, wer ist eigentlich daran beteiligt? Alle Parteien haben irgendwie die Finger mit drin gehabt, außer jetzt Piratenpartei. Ja, aber ich meine, als die Piratenpartei losgegangen ist, ich habe mal also beim allerersten Mal wählen durfte, das war so eine Zeit, wo die Piratenpartei auch gerade ganz am Kommen war. Ja, da haben glaube ich, damals auch gerade wegen den so Internet-Datenschutzthemen, haben damals halt auch, glaube ich, vor allem junge Menschen die Piratenpartei gewählt. Also wer weiß, ob sich das dann wieder so auf so eine One-Issue-Situation reduziert, dass halt alle wegen einem Thema halt eine Partei wählen. Weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich würde mir ehrlich gesagt eher wünschen, weil Urheberrecht ist ein Thema, das betrifft uns alle, Internet ist ein Thema, das betrifft uns alle, betrifft uns beide jetzt noch mal mehr als ist den ja meisten. Auch, und ist ja auch ein gutes Thema. Ist auch ein gutes Thema. Klar sagen. Es muss andere Lösungen dafür geben, als das, was da jetzt gerade versucht wird. Das ist ja das, was viele auch sagen. Nur es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Themen, die bei der Europawahl sehr, sehr wichtig sein werden und auch generell aktuell sehr wichtig sind. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ganz viele junge Menschen jetzt gerade politischen Aktivismus für sich erkennen, dass sie ihren Abgeordneten schreiben, dass sie auf die Straße gehen, dass sie demonstrieren, dass sie solche Petitionen unterschreiben. Das sollte es viel mehr geben bei viel mehr Themen. Das Problem ist nur jetzt, sie machen es gerade in vielen Fällen zum allerersten Mal. Ist auch eines der ersten Mal, dass ich als YouTuber mich bei einem Thema politisch so aktiv zeige. Bei ACTA haben wir das damals. ACTA war damals auch schon mal so ein Thema, dass man Haltung zeigt, auch gegen Rechtspopulismus und solche Sachen oder generell Populismus jeder Art. Das finde ich auch wichtig und das ist auch eine Sache, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Nur, dass man wirklich so ein spezifisches politisches Thema nimmt und ich da jetzt bei einer Justizministerin bin und Überschriften und Unterschriften übergebe, das hatte ich auch noch nicht. Wie kam das eigentlich zustande? Weil es war eine sehr illustre Runde. Dass Flo da ist, war klar irgendwie, aber hier in Newstime sprang rum und Hand of Blood. Der war in dem Moment ja sehr aktiv. Also ich glaube, die haben einfach, weil das halt in Berlin war, haben die halt vor allem die Berliner YouTuber anfragen. Aber Herr Newstime ist doch nicht in Berlin. Der war halt derjenige, der da sehr aktiv war in den Tagen davor. Und ich schätze mal, deswegen haben sie ihn dazu geholt. Ich finde es ganz toll. Meine Sorge ist halt die, und das sieht man jetzt ein bisschen an der Reaktion der Politik, das habe ich auch in meinem Video damals schon gesagt, es gab halt ein bisschen, meiner Meinung nach, zu viel Panikmache. Nicht Panik, dass es eintritt, das war gerechtfertigt, ist ja jetzt auch eingetreten, sondern Panik zu den potenziellen Folgen. Also dieses, das Internet wird gelöscht, es wird Bürgerkrieg geben, Leute werden sich umbringen deswegen. Das sind halt so Momente, wo es halt oder auch generell Verschwörungstheorien gegenüber alten Medien, haben wir bei Jarrow viel gesehen, dass er irgendwie Verschwörungstheorien umgehauen hat. Ich habe dieser Tage ein wahnsinnig dämliches Video gesehen, das habe ich irgendwie zugespielt bekommen, von FilmSelect. Ja. Das ist halt so eins dieser Videos gewesen, der Typ macht eigentlich so einen Trailer-Kanal und setzte sich dann vor die Kamera und erzählte, die da oben, die lassen und meine Meinungsfreiheit, die darf ich nicht mehr haben und jetzt, wo alles den Bach runtergeht und also es war so ein wirres Gerante und darunter, die Leute haben sich dann wieder zusammengefunden und weil das gerade so in der Stimmung ist, geschrieben so, ja Mann, du sagst es, einer hat hier mal den Mumm, es zu sagen, dabei sagt er nur Bullshit. Also tatsächlich sich mit Artikel 13 setzt er sich gar nicht auseinander und er kann ja auch nicht großartig was sagen, weil was tatsächlich passiert und welche Folgen auch für seinen Kanal eintreten, das ist gar nicht absehbar. Und ich habe jetzt schon immer wieder Videos gesehen, wo Leute anmoderieren, Leute, das könnte heute mein letztes Video sein. Nee, das dauert erstmal zwei Jahre, bis das Gesetz ist. Noch da bedeutet das ja nicht, dass das Internet dann gelöscht wird. Wie gesagt, die Folgen sind unerklärlich und unabsehbar und unvorhersehbar. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das hatten wir hier schon mehrfach gesagt, ist, dass so Leute wie ich dann quasi gezwungen wären, wenn sie noch Content machen wollten, nur noch vor der Kamera zu stehen und keine Inhalte zu nutzen. Und selbst da, also ich glaube, was vielleicht können wir es an dieser Stelle noch einmal aufzählen, wo die Probleme sind. Weil gerade auch jetzt bei der Unterschriftenpetition, fand ich so ein bisschen problematisch, dass da zum Beispiel mit drin stand, stopp die Zensurmaschine. Weil das sozusagen das ultimative Horrorszenario als Gesetz darstellt und darauf die Petition aufbaut. Das Problem ist nicht, dass es nicht sein kann, dass irgendjemand, sei es ein Konzern wie Google oder sei es ein politischer Führer oder sowas, der diese Technologie dann ausnutzt, um kritische Stimmen mundtot zu machen, dass das nicht passieren könnte, ist natürlich denkbar. Ist in der Geschichte schon vorgekommen, gibt es auch in manchen Ländern aktuell, sei es China oder andere Mächte, wo das passiert. Aber das ist für mich sozusagen die Dystopie, die eintreten könnte und das mit ein Grund, warum man dagegen sein sollte, weil es eben mehr Kontrolle in die Hand gibt, potenziell Meinungen zu unterdrücken, ist aber nicht der Grund, warum man jetzt dagegen sein sollte, weil es, wie gesagt, es hört sich schon ein bisschen an wie eine Verschwörungstheorie. Der Grund, warum es jetzt gerade problematisch ist, ist, dass Upload-Filter technisch so nicht umsetzbar sind und am Ende des Tages eine Firma wie Google es vielleicht sogar schafft, es umzusetzen, aber dann wird es trotzdem, genauso wie Content-ID jetzt auch, voller Fehler sein. Und das wird bedeuten, dass auf der einen Seite, klar, gibt es Leute wie du, die viel Filmmaterial benutzen und so weiter, die selbst wenn du die Lizenzen hättest von den ganzen Verleihern, die dir erlauben, das Material zu nutzen, und in vielen Fällen hatten wir ja schon mal hier besprochen, ist es gar nicht mehr möglich, die Lizenzen einzuholen, weil es halt irgendwie Filmmaterial von vor 20 Jahren ist, wo gar nicht mehr klar ist, ob es die Firma noch gibt und die ist dann von der gekauft worden und in die aufgesplittet worden und die Rechte sind hierhin gegangen und bla bla bla. Aber das Problem ist, selbst wenn du ein normales Video machst, wo du gar kein Material mehr einblendest, aber du hast zum Beispiel Hintergrundmusik oder was weiß ich, könnte es auch passieren oder auch einfach oder gar hier, nicht. Oder hier in diesem Studio, wo ich meinen Film-ABC drehe, stehen ja hinten zum Beispiel Sachen, wo E.T. draufsteht. Ja, sind oder Bilder so. Im Hintergrund. Sind theoretisch Marken. Ja. Die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, jetzt einen Robert Hofmann zum Beispiel, um ihn zu erwähnen, der hat sich nämlich beschwert, dass wir ihn in den letzten Podcast nicht erwähnt haben, der hat ja Abmachungen zum Beispiel mit all den Studios, wo er quasi dann gewitelistet ist. Und da ist klar, er kann die Trailer benutzen. Ganz häufig werden die ihm sogar zugespielt von den Studios. Und da zum Beispiel stellt sich mir die Frage, weil ein möglicher Upload-Filter würde ja von YouTube verwaltet werden. Und was jetzt zum Beispiel bei Content-ID ja dann auch passiert, ist, dass wenn zum Beispiel unrechtmäßig gesperrt wird, dass in der Zeit, die wirklich crucial ist, also da, wo am Anfang die meisten Klicks generiert werden innerhalb des ersten Tages, wenn da dann quasi entmonetarisiert wird, machst du kein Geld. Und wenn danach es dann heißt, ach nee, sorry, war schlecht, und die Monetarisierung wieder angestellt wird, dann bringt sie dir halt nichts mehr, weil du nach einer Woche kein Geld mehr mit einem Video kriegst. Und das ist ein Prozess, der jetzt schon oft mehr als eine Woche braucht, in einem System, was jetzt ja mit verhältnismäßig wenig Problemen zu kämpfen hat. Wenn du aber jetzt plötzlich ein System hast, wo die Plattform A selber haftet, das heißt, sie müssen viel strenger werden, und B alle Videos checken müssen, also alle 450 Stunden an Content jetzt nur bei YouTube, die pro Minute hochgeladen werden, dann wirst du irgendwann so einen Backlog haben, der dann irgend so eine Firma geht, wo hunderte, wenn nicht tausende Leute sitzen den ganzen Tag, um nur zu klicken, ja, Anspruch gut geheißen, Anspruch abgelehnt und so weiter. Und die müssen eigentlich als alles Anwälte sein, weil am Ende des Tages haftet in dem Moment ja YouTube selber, um sich ganz sicher zu sein. Und das wird einfach bedeuten, dass Videos vielleicht einfach Wochen, wenn nicht Monate brauchen, bis sie freigeschaltet werden, wenn irgendwas fälschlicherweise gefleckt wurde. Es könnte, ob das in 2 Jahren überhaupt umsetzbar ist, in die Zeit. Technologisch und auch von der Manpower her. Und das Ding ist, die Kritik ist ja eigentlich immer, und das wird ja ein bisschen gesagt, da hat jetzt die CDU wieder getweetet, so, wer soll bezahlt werden, die Künstler oder die Internetgiganten wie Facebook, Amazon und Google. Das Ding ist, diese Technologie, gibt es genau 3 Firmen in der Welt, die das potenziell überhaupt umsetzen können, und das sind diese 3. Das heißt, am Ende des Tages spielt es sogar denen noch mehr in die Hände, weil wenn sie es schaffen, haben sie noch mehr ein Monopol als jetzt der Fall ist. Ja. Und meine Sorge ist einfach, als kleines Unternehmen mit ein paar Angestellten. Selbst sowas wie Vimeo auch, die mittelgroß sind oder semi-groß, so, was machen die? Ja, also meine Sorge ist einfach, dass wir ein riesiges Problem haben, zum Beispiel unseren Kunden Videos anzuliefern oder selber auch Videos hochzuladen, wenn die Plattform erstmal alles vorher durchchecken müssen, dass selbst wenn, so arbeiten wir schon, ich hole mir ja die Lizenzen. Wenn ich Musik benutze, dann hole ich mir die Lizenz von irgendeiner Seite wie Epidemic Sound oder sowas. Wenn ich Stockfotos benutze, dann gehe ich zu Shutterstock oder zu Adobe Stock. Wenn ich ein Effektding brauche, dann gehe ich zu VideoHive und was weiß ich. Und wenn ich irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material unbedingt einbinden muss, dann frage ich im Idealfall auch an oder verweise dann, nachdem mir das ein Anwalt sozusagen nochmal gecheckt hat, auf Zitatrecht oder Parodie oder all diese unterschiedlichen Rechtsformen. Und all diese Dinge kann eine künstliche Intelligenz ja nicht unterscheiden. Nee, eben. Also das ist ja jetzt schon irgendwie das Problem immer wieder, dass du solche, wir hatten das ja auch in der Vergangenheit auch, dass diese Claims ausgenutzt wurden, um das YouTube, um das System zu umgehen. Also, sie hatten Fälle, wo irgendwelche Firmen sich zusammengetan haben und Claims auf große Videos gepackt haben. Die haben dann den Zuspruch bekommen, dann in der ersten Zeit die Monetarisierung wurde auf sie überspielt. Ja. Dann hieß es, ach nee, Moment, YouTube hat dann nach Einspruch des eigentlichen Originalinhabers festgestellt, ja, nee, Moment, das war es ja jetzt gar nicht. Und dann erst ging es zurück und da war die Kohle ja schon woanders. Ja, ja. So, also das jetzt wurde, zuletzt gab es Leute, die quasi diese Content-ID-Strikes genutzt haben, Leute zu erpressen und gesagt haben, wir geben dir einen dritten Strike, wenn du uns nicht einen Bitcoin schickst. Ja, so, oder gab es ein Update von YouTube-Seite aus. Da haben sie gesagt, dass die Community-Strikes sich auch nicht mehr so ganz so harsch darstellen sollen. Zumindest soll es wohl jetzt so werden, dass es für Leute, die das erste Mal so einen Strike bekommen, gibt es eine Warnung. Und ja. Ich bin selber ja schon irgendwie Opfer von so einem Strike geworden, weil der kann ja zum Beispiel passieren, dass wenn Leute sagen, melde ich jetzt einfach. So ein Video wird gemeldet, weil sie einfach Bock darauf haben. Und das ist auch so, wenn sich zum Beispiel Leute bei Twitter zusammenfinden und sagen, komm, den bomben wir jetzt mal mit Meldungen und du kriegst einen Community-Strike, den kriegst du erstmal. Ja. YouTube, das ist ein Automatismus, der erstmal sitzt und dann ist dein Kanal gestrikt. Genau, und dann dauert es erstmal, bis irgendjemand sich findet, der wahrscheinlich einen Backlog aus 3000 Videos da stehen hat, bis er irgendwie deinen Einspruch irgendwie wahrnehmen kann. Wir reden jetzt halt nur über YouTube als Plattform, aber dieses System würde für Instagram gelten, für Twitter gelten, für alles, wo ihr Dinge quasi selber dann auch als Privatperson hochladet, also ladet. Und das war zum Beispiel letzte Woche so ein Gespräch, was ich geführt habe. Da meinten die Leute so, ja, was machst du dann? Und da meinte ich so, nee, Moment, was machen wir denn dann? Also es ist betrifft nicht nur mich. Mich betrifft es am ehesten, weil ich quasi mein Geld auch mit YouTube mache. Aber nun, es betrifft alle, die in irgendeiner Form auf irgendeiner Plattform sind, die in irgendeiner Form was mit User-Generated Content zu tun hat. Das heißt Podcast, das heißt YouTube, das heißt Instagram, das heißt Blogs, das heißt Reddit, das heißt Twitter, das heißt selbst kleine Foren. Ja. PeteSweet meinte das gerade, ne? Sie haben eine Website und da können Leute User-Avatare für die Kommentarspalte und die Foren hochladen. Das müssen sie potenziell verbieten. Ja. Ansonsten haften sie selber. Und da es kein System gibt, wie es im Fernsehen zum Beispiel der Fall ist, oder es gibt andere Regelungen, ich bin da auch nicht so drin, aber ich habe ja immer schon beklagt, dass man mir zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, hier zahl Betrag XY, da hast du unsere Library, nimm Foo Fighters oder nimm das oder hier bedien dich bei alten Filmen. Das ist nicht möglich so und das ist einfach, ist mir unerklärlich, wie das zum Beispiel auch bei so einem großen Konstrukt wie YouTube auch nie versucht wurde umzusetzen. Wurde es ja, also es gibt ja zum Beispiel bei der GEMA, gibt's inzwischen Regelungen und so weiter und das ist ja eigentlich das, was du jetzt gerade sagst, ja das, was der Artikel 13 eigentlich umsetzen will, nämlich dass alle Plattformen, die es irgendwie gibt, alle bestmöglichen Anstrengungen machen, um alle Lizenzen, die es irgendwie gibt, einzuholen. Ja. Nur das ist halt unmöglich. Aber bei YouTube war es ja jetzt schon meiner Ansicht nach seit geraumer Zeit schon lange nicht mehr so, dass, weil wir vorhin über Nena und Herbert Grönemeyer gesprochen haben, du hast es immer weniger, dass YouTube, dass Musik nochmal hochgeladen wird, auch weil nachdem es ja diese Reform da gab, was das Urheberrecht, oder zumindest dieses, es gab ja diese Reform, dass dieses rote Gesicht, dieses traurige YouTube-Gesicht nicht mehr, dieser Sperrbildschirm. Es war keine Reform, die haben sich auch mit der GEMA geeinigt. Genau. Die waren Jahre in Verhandlungen mit der GEMA und irgendwann haben sie sich halt auf eine Summe geeinigt pro Klick, die hat jetzt YouTube an die GEMA zahlt. Und seitdem kriegst du ja wieder jedes Musikvideo, das du dir angucken willst, meistens aus der Originalquelle, weil hier in Deutschland das ja ganz häufig der Fall war, dass ich mir die Videos auf dem Warner Brothers Musikkanal nicht angucken konnte, weil es hier in Deutschland gesperrt war. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem zumindest die Zahl an Fremduploads drastisch nach unten gegangen ist. Das ist genau deswegen das. Deswegen wundert mich im Grunde dieses harte Nachtreten der GEMA. Gerade also, der GEMA. Also die GEMA will, also das, warum die GEMA hier so sich so einsetzt, ist, dass es ihnen quasi alle Karten in die Hand gibt. Bisher war es so, das haben wir ja gesehen, als es eine Zeit lang so war, dass YouTube einfach gesagt hat, Leute, wenn ihr uns keine Lizenz gebt, dann gibt es halt einfach euren Content nicht bei uns. Und dann seid ihr auf der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, wo alle Leute sich alle Videos angucken, nicht vertreten. Und das hat natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Druck auf die GEMA ausgeübt, dass sie sich irgendwann auf einen Betrag geeinigt haben, der fair ist. Das, was Artikel 13 jetzt voraussetzt, ist, dass YouTube diese Lizenz von der GEMA eigentlich kaufen muss. Mhm. Weil wenn irgendwo ein kleiner Fetzen von so einem Song durch den Upload-Filter durchrutschen würde, würde YouTube komplett dafür haften. Und das heißt, sie sind eigentlich gezwungen, diese Lizenz von der GEMA zu kaufen, damit sie safe sind. Und da kann die GEMA ja potenziell eigentlich verlangen, was sie wollen. Und das gibt einfach ihnen viel mehr Verhandlungsbasis. Und deswegen sind die so dahinter. Es geht hier darum, dass die Verwertungsgesellschaften quasi mehr Geld rauspressen können aus YouTube. Weil es nämlich genau das. Was bei den Politikern anscheinend angekommen ist, teilweise aus Lobbyarbeit oder vielleicht aus Unverständnis zum Internet, ist, dass das Internet Künstlern nur schadet. Das hört man immer wieder. Das hat selbst Merkel jetzt gesagt. Wir müssen irgendwie die Künstler schützen. Die EU hat diese Pressemitteilung rausgebracht, wo drin stand, der Mob will lieber den Drachen schützen und tötet den Ritter, der den Drachen eigentlich erlegen wollte. Das war eine offizielle Pressemitteilung. Mhm. Also das Gefühl ist anscheinend, dass das Internet sowas ganz Böses ist, wo Künstler die ganze Zeit um Milliarden betrogen werden durch illegale Inhalte. Und das, ich würde gerne einfach mal einen Politiker, soll mir bitte einfach mal nur einen einzigen Case haben, wo irgendein Künstler am Hungertuch nagt und YouTube Milliarden verdient hat mit irgendwelchen illegal hochgeladenen Inhalten. Das war zu Zeiten von Napster vielleicht noch der Fall, aber das können wir nicht erzählen, dass in 2019 mit Content-ID und mit Deals mit GEMA und allen anderen Verwertungsgesellschaften das noch der Fall ist. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass das Internet und all diese Plattformen es mehr Künstlern ermöglicht hat, von ihrer Kunst zu leben, als je zuvor. Ja. Und das ist jetzt alles gefährdet, wenn Upload-Filter dieses System zerstören. Nicht, weil wir alle Urheberrechtsverletzungen begehen wollen oder begehen, sondern einfach, weil es technologisch nicht möglich ist, das sicher umzusetzen. Und das gefährdet einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja, zumal es beim Thema GEMA noch kurz bleiben. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, wo es auch darum ging, dass es auch bei der GEMA selbst, also bei den Verwertungsgesellschaften insgesamt, auch große Probleme gibt, dass du da als kleiner Künstler zum Beispiel diese ganzen Gebühren, die eingenommen werden, werden in einen Topf gespült, der dann einmal so durchgerührt wird und anteilig wohl den sehr erfolgreichen Künstlern mehr ausgezahlt wird und die kleinen Künstler bekommen trotzdem noch sehr wenig. Und dementsprechend hatte ich einen Artikel gelesen, wo sich eine Band, eine sehr junge Band irgendwie zu Wort gemeldet hatte und selbst irgendwie betrogen sah von der GEMA. Und das warf ein sehr, sehr, sehr unschönes Licht auf die GEMA selbst. Das ist jetzt natürlich wirklich nur Halbwissen, aber falls es jemand hört, der sich da ein bisschen besser auskennt, im Reddit-Forum oder auch auf Twitter, könnt ihr uns gerne... Ich glaube, die Jungs von Future wollten sich damit mit uns mal zusammensetzen und uns ein bisschen so über die Musikbranche aufklären. Stimmt, die haben viel, glaube ich. Also vielleicht können wir ja mit denen demnächst mal sprechen. Der Felix hatte sich da mehrfach auch schon gemeldet. Aber also generell, wenn ihr da Links zum Thema GEMA habt, könnt ihr die auch gerne teilen. Dann können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Ich glaube, es ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil du das gerade so ein bisschen anders meintest von den Game-O-Mart-Leuten. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es unglaublich wichtig ist, auf die Straße zu gehen. Die Demo ist am 23. März. In Berlin. Aber theoretisch sicherlich gibt es auch andere Demos noch in den anderen Städten in Deutschland und vielleicht sogar in ganz Europa. Ich habe nämlich das Gefühl, das habe ich jetzt so ein bisschen indirekt bei Katharina Barley gespürt, das habe ich durch den Kontakt mit Timo Wölken, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auf Twitter, kann man das sehen. Dadurch, dass wir jetzt immer lauter werden, dass immer mehr Stimmen laut werden, auch gerade aus der YouTube-Community und auf Twitter und auch durch die Demo, die in Köln stattgefunden ist, gab sogar die Theorie von Timo Wölken, hat er, glaube ich, sogar geteilt, dass das jetzt gerade alles so durchgeprescht wird, um es noch schnell zu machen, bevor die Demo am 23. März stattfindet. Also mein Gefühl ist schon, dass wir hier gerade was erreichen. Also, dass wir zumindest dafür sorgen, dass Leute Schiss bekommen. Das war auch gar nicht der Wortlaut von Game-O-Mat, um das nochmal zu sagen. Also, es war eher überspitzt, einfach nur auch von mir so zusammengefasst, was Sie eigentlich gesagt haben. Sicherlich, klar, natürlich macht es Sinn, auf die Straße. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich am 23.03. in Berlin auf die Straße gehe. Es wird noch in allen, in sehr vielen anderen europäischen Städten solche Sachen geben, in Amsterdam zum Beispiel. Ja. Also lass uns gerne alle irgendwas tun und mehr tun. Ja. Weil ich glaube, das ist zum ersten Mal wirklich die Chance jetzt in langer Zeit, dass wir als junge Menschen gerade zeigen können, was uns wichtig ist. Jetzt gerade gibt es ja auch diese Schuldemos, die immer freitags stattfinden zum Thema Umweltschutz, finde ich auch ganz toll. Ich glaube, es braucht einfach viel mehr politischen Aktivismus, der nicht Pediga- und Montagsdemos ist. So einfach mal zu zeigen, wir junge Menschen haben auch Bock auf Themen. Ich war jetzt gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Kann ich übrigens sehr empfehlen, den Channel, die haben da ganz hart dran gearbeitet, Hashtag Werbung. Und die Videos sind jetzt noch nicht so besonders gut geklickt, aber ich finde, wir haben richtig gute Interviews geführt. Unter anderem auch mit sehr vielen prominenten Experten, Leuten von Amnesty International, dem Chef zum Beispiel, mit Ursula von der Leyen haben wir auch gesprochen, Chef der NATO. Und die Essenz eigentlich von allen Gesprächen, die da geführt wurden, war fuck, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die geopolitische Weltstabilität hier fällt auseinander, Umweltschutz fliegt uns um die Ohren. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir waren bei weitem als YouTuber da, die jüngsten Menschen in allen Räumen, die wir betreten haben. Und Ian Brenner, das ist so ein Politikexperte, der hat ganz klar gesagt, wir brauchen mehr junge Menschen, weil hier auf dieser Konferenz, wo ja wirklich die führende Weltpolitik vor Ort war, auch Ivanka Trump war da und Mike Pence und so, Nancy Pelosi und so, wir brauchen, weil hier hat keiner mehr Ideen. Hier hat keiner mehr irgendwie frische Ideen, wie wir die Welt noch besser machen können. Und es funktioniert ja offensichtlich nicht. Also brauchen wir dringend junge Leute, die sich einsetzen. Und wenn das jetzt durch sowas wie Artikel 13 funktioniert, dass wir endlich mal zeigen können, auch gerade den Politikern, die uns jetzt vorwerfen, wir wären Bots und das wäre irgendwie alles gesteuert und fake und das wären ja irgendwie nur kleine Kids, die sich da instrumentalisieren lassen. Lasst uns den Leuten einfach mal zeigen, dass wir auch politisch, gerade bei so einem trockenen, komplexen Thema wie Urheberrecht auf einer europäischen Ebene, Bock haben, was zu tun. Und da gehört auch ein bisschen dazu, und das ist meine Sicht der Dinge, weil ich immer noch Leute sehe, die völlig, also jetzt auch auf Twitter heute, jeder, der eine Stimme hat und das auch in der Vergangenheit genutzt hat, Dena, die Pete sowieso ganz vorne mit, Revi Insight, selbst Leute, wo ich halt wirklich sage, so, ich schätze diese Personen nicht unbedingt, aber ich finde es geil, dass die in diesem Moment die Schnauze aufmachen. Wenn ihr Fans von jemandem seid, von dem ihr mitbekommt, der nutzt seine Reichweite, um euch Werbung anzudrehen oder Schaummittelchen, schreibt dem doch auch gerne mal an und sagt, warum teilst du nur solche Sachen und die Dinge, die wichtig sind, eben nicht. Ja, Hand of Blood zum Beispiel, der immer wieder gesagt hat, dass er sich eigentlich nicht in irgendeiner Form politisch äußern möchte, weil sein Kanal für Unterhaltung da ist und er so ein bisschen trennen möchte, hat jetzt gerade im Zuge von Artikel 13, das fand ich sehr, sehr stark von ihm, zugegeben, dass es halt doch nicht so sehr trennt, dass er halt doch zum Thema beim Thema E-Sport oder beim Thema Tierschutz sich dann doch ab und zu immer mal wieder äußert und gesagt hat, so Artikel 13 ist mir auch wichtig, da mache ich jetzt auch mal was. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, wie wichtig und cool diese Debatte ist. Selbst ein Herr Newstime, der von uns hier, glaube ich, gefühlt jede zweite Woche kritisiert wird, hat es tatsächlich geschafft, relevante Interviewvideos und so weiter zu machen und hat wirklich sich, finde ich, von einer Seite gezeigt, die ich gerne sonst auch von ihm sehen würde. Genau, ja, das war tatsächlich, ja, würde ich so unterschreiben. Weißt du, wer sich nicht von der guten Seite gezeigt hat? Nitrado? Nitrado. Ja. Ja, ist so ein Serveranbieter. An dieser Stelle callen wir sie jetzt auch mal out, weil die haben nämlich das Foto von der Übergabe, wo wir die Unterschriften übergeben haben an Katharina Barley, haben die nicht retweetet, um als Unternehmen Support zu zeigen. Ich finde es sehr cool, dass sie Support zeigen, sondern sie haben das Bild genommen, das offizielle Foto von change.org, haben so eine kleine Bildquelle unten reingepackt, und haben dann das Ganze in ihr eigenes Firmendesign gepackt. So haben richtig diese, affig, haben so einen Banner oben und unten mit Nitrado-Fan drauf gemacht, haben das dann einzeln getweetet, ohne Verweis auf den Original-Tweet und haben dann die Links zu, ich glaube, zur Petition und so weiter, zur Demo haben sie runtergetan. Haben sie dann auch noch mal retweetet, aber mit eigenen Nitra.do-Shortlinks. Das ist halt auch so aus. Ist also auf den ersten Blick sah es so aus, als hätten sie selber irgendwas organisiert als Unternehmen. Und ich finde es ja richtig cool, dass man sich als Unternehmen auch bei so einem Thema dahinter klemmt. Deswegen Respekt dafür. Gleichzeitig ist das wieder so ein Ding, wo es halt aussieht mehr wie wir instrumentalisieren jetzt, dass viele Leute das geil finden, gerade aus so einer gaming-affinen Szene, um Marketing zu machen, anstatt halt einfach cool zu sein und damit dann auch wieder Marketing zu machen. Also, wäre viel cooler gewesen, wenn sie einfach Haltung gezeigt hätten, ohne Werbung draus zu machen. Sagen wir es mal so, dass wenn das so das üblichere Prozedere ist, dann ist das ja okay, wenn man so irgendwelche Memes weiterpostet, dann ist es auch nicht so cool, wenn man das in sein eigenes Logo macht. So. Das ist wie, wenn Simon Desue das Wasserzeichen von jemandem rausnimmt und sein eigenes Wasserzeichen drüber macht. Das habe ich doch mal bei ApeCrime kritisiert, wo sie ein Jimmy Fallon-Video, wo Jimmy Fallon mitten im Video drin ist, sein Gesicht haben die oben und unten mit Liked für mehr Videos von Hatecrime-Banner auf Facebook hochgeladen. Ja. Nee, und da kann man sowas auch mal sein lassen, gerade bei so einem Thema, was dann wirklich wichtig ist. Wenn du sagst, du willst nur helfen, das haben sie dann nämlich auf deinen Post dann auch. Du hattest das retweetet oder denen geantwortet, haben sie das dann nochmal geschrieben. Also deswegen Nitrado, geil, dass ihr helfen wollt, aber kann man auch anders und besser machen. Ich würde, glaube ich, noch so ein Eckthema von Artikel 13 mit reinnehmen, nämlich nochmal ein Versagen von YouTube, wo das wieder zeigt, dass wir einfach filtertechnisch bei weitem nicht an dem Punkt sind, wo es geht, nämlich Kinderpornografie. Oh. Was ist ein wirklich krass ernstes und ekliges Thema ist. Und zwar gab es da jetzt vor ein paar Tagen, es ist einfach, die Ereignisse haben sich regelrecht überschlagen, hat ein YouTube. Können wir diesen Satz bitte nicht hier nennen? Ein YouTuber aufgedeckt, etwas, was meiner Meinung nach gar nicht eine große Aufdeckung war, nämlich, dass wenn du dir Videos anguckst von kleinen Kindern, die zum Beispiel Yoga machen oder sich im Bikini zeigen und so weiter, dass der Algorithmus dir dann ganz viele ähnliche Videos vorschlägt. Also er hieß irgendwie Matt irgendwas. Ich habe den Namen gar nicht jetzt im Kopf. Der hat ein Video gemacht. Wir können das vielleicht auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. In der Podcast-Beschreibung bei SoundCloud. Oder auf jeden Fall findet ihr es auch im Reddit-Forum. Und da hat er gesagt, er hätte ein Wormhole gefunden oder ein Loophole, womit es ganz einfach ist, auf YouTube Kinderporn zu Kinder beziehungsweise zu so zu leicht bekleidete Kinder. Ja, aber auch zu so einem Ring aus Perversionen kommt, wo diese Videos dann aber sogar noch monetarisiert sind. Und er macht das da tatsächlich, er legt sich einen neuen Account an und klickt dann, geht auf Bikini Haul. Erklärt dann auch ganz witzig so, weil natürlich die Fragen, um die vorwegzunehmen. Wie bist du denn überhaupt da gelandet? Warum machst du das eigentlich so? Und er sagt, ich bin ein erwachsener Mann, natürlich gucke ich mir Bikini-Halls an. Okay, jedem das seine. Und tatsächlich ist es so, nach 4 Klicks. Ich glaube sogar schon, er klickt auf Bikini-Haul, klickt auf noch ein Bikini-Haul-Video und direkt in den Recommended-Videos ist ein Bikini-Haul oder irgend so ein kleines Mädchen im Bikini, die offensichtlich, ich glaube, unter 12 ist. Und dann passiert das, dass in den Recommendations auf der rechten Seite, wo diese kleinen Videos angezeigt werden, ausschließlich Videos sind, wo kleine junge Mädels irgendwie herumturnen. Und darunter finden sich wahnsinnig viele Kommentare von Leuten, die schreiben so, lecker, und dann so Timestamps da reinhauen. Wenn du die anklippst, dann siehst du sie zum Beispiel beim Yoga, siehst du sie halt mit gespreizten Beinen, dann kriegst du auf den Timestamp und dann ist genau da die Perspektive, wo du halt möglichst viel siehst und so. Es ist also richtig, wirklich, wirklich widerlich. Und das ist ein Video, wo er dann halt gerade, also besonders YouTube kritisiert, sagt auch, das könnte sein letztes Video sein, weil er diese Plattform nicht mehr unterstützen will, und hat dann den Hashtag Wake up YouTube ins Leben gerufen. Also er stellt das ein bisschen so dar, als wäre YouTube als Plattform bewusst dahinter, Kinderpornografie zu fördern. Weil wohl in den Kommentaren sich dann auch Leute austauschen, die posten dann irgendwie Links zu WhatsApp-Gruppen oder zu Discord-Chats. Oder halt tatsächliche Links zu Kinderpornografie. Und die Kommentare unter diesen Videos sind halt einfach erbärmlich. Also wirklich schlimm. Und das finde ich toll, dass er das aufgedeckt hat. Ich glaube, was er tatsächlich aufdeckt, ist einfach, dass der Algorithmus extrem gut funktioniert. Er versteht, glaube ich, YouTube als solches nicht, weil er zwei Dinge sagt, die Quatsch sind. Auf der einen Seite das mit dem Algorithmus und einem möglichen Loophole, was Blödsinn ist. Ja, Wormhole, denn das ist so irgendwie so ein Wormhole, das genau. Algorithmus, den Leuten bewusst mehr Kinderpornografie ja, zuschieben weil er sagt, will. Ja, so. Weil er sagt, auf der rechten Seite kommen dann nur, es gibt quasi keinen anderen Content mehr. Ja, also funktioniert und, das bei allen Inhalten. Und mit also, der Monetarisierung. Es geht dann um die Monetarisierung. Es würde YouTube ja auch noch monetarisieren. Und da muss man halt ganz klar sagen, diese Videos, die sind ja in erster Linie erstmal nicht verwerflich, nee. Weil das sind junge Dinge, die auch mal eine Kamera wollten, so wie meine Nichte, die jetzt sagt, so mit 11, Onkel Devi, wollen wir mal ein Video zusammen machen und filmen sich beim Ton. Und das, was dann problematisch ist, ist das, was die Leute in den Kommentaren daraus machen. Man muss aber sagen, eigentlich gibt es ja die Richtlinie, dass Kinder erst ab 13. Erst ab 13, theoretisch. Genau, da, und ein Kanal, da darfst du einen Kanal? Ab 13, ja. Glaube. Und der wird da ganz offensichtlich von vielen Eltern einfach nicht durchgesetzt. Und die setzen ihre Kinder quasi dann, manchmal, ich glaube sogar häufig unwissentlich, ja. Dem Internet und diesen Kommentaren aus. Und die drehen völlig frei darunter. Aber dass diese Videos erstmal monetarisiert sind, weil da einfach ein Mädel turnt, das kann man nicht groß, das kann man YouTube nicht zur Last legen. Also ich glaube, was man einfordern könnte, ist, hey, enforce mehr, dass junge Mädchen oder auch generell Kinder nicht auf der Plattform sich selber einfach hochladen dürfen. Nur das ist halt auch wieder schwierig zu enforcen, weil wie willst du das erkennen? Das müssen Leute melden. Und als Leute das gemeldet haben, hat YouTube auch sofort gehandelt. Die haben Kommentare deaktiviert, wo irgendwelche perversen Sachen drin standen oder auch Links drin waren. Die haben teilweise komplett einfach die Kommentare unter den Videos deaktiviert, haben auch Kanäle und Videos gelöscht und sind da sofort hinterher gewesen. Sie haben aber auch nochmal über die Stränge geschlagen. Sie haben nämlich dann, ich glaube, um sich wahrscheinlich von der Apocalypse abzusetzen, haben sie einfach den Begriff oder beziehungsweise die Buchstaben CP. Du bringst ein bisschen was durcheinander, vielleicht muss man vorgreifen, weil dieser Matt, das ist eine Sache, die der Keemstar von Drama Alert, das ist ein anderer YouTube-Kanal, der im Grunde so ein bisschen, der ist ein bisschen wie Herr Newstime. Ja, es ist sehr ähnlich. Sehr ähnlich, der nimmt sich halt so Themen an, die Drama sind und macht dann sein eigenes Ding daraus. Und hier in dem Fall war es dann so, dass Matt aufgerufen hat, dass Leute die Werbetreibenden anschreiben. Also wie das damals im Grunde schon bei PewDiePie passierte, dass Werbetreibende angeschrieben wurden und die dann quasi erst aufmerksam wurden und merkten, oh Moment, was ist denn auf YouTube los? Und das hat ja die ursprüngliche Apocalypse ausgelöst, weswegen jetzt die Angst bestand und YouTube wahrscheinlich auch präventiv dann gemacht hat, was du jetzt sagen möchtest. Ja, also auch einfach richtig dumm, wegen sowas die Werbetreibenden an, weil die Videos sind ja in sich nicht verwerflich, beziehungsweise es ist ja auch alles algorithmusbasiert und es ist gut, YouTube darauf hinzuweisen, sie haben ja auch sofort gehandelt. Was sie halt nur gemacht haben, ist, sie haben die Buchstaben CP für Child Porn gebannt. Problem ist nur, dass CP nicht unbedingt nur in diesem Kontext benutzt wird, unter anderem zum Beispiel auch bei Pokémon steht das für Combat Power. Und sie haben wohl drei richtig große Pokémon-Go-Kanäle einfach gelöscht. Einer mit 1 Million, einer mit 800.000, einer mit 1,7 Millionen Abonnenten. Ja. Weil halt sofort in dem Filter, wieder mal ein Zeichen dafür, dass automatisierte Filter überhaupt nicht funktionieren, halt CP. Sie haben wohl auch einen Kanal gelöscht, weil er zu Club Penguin Videos gemacht hat. Und dann in den Hashtags CP irgendwo in den Text oder keine Ahnung was hatte. Also wieder mal ein Zeichen, warum Upload-Filter und diese Art von Filter nicht funktionieren, weil du willst Kinderpornografie bekämpfen und löschst dabei Pokémon Go. Ja. Das ist halt ein Problem. Ja, also es ist insofern ein schwieriges Thema, weil also es ist ja richtig, auch darauf aufmerksam zu machen. Und da kommen wir jetzt zu diesem anderen Thema, weil sich dann eben dieser Drama-Alert-Kanal darauf stürzte. Und da war auch wieder so ein bisschen, auch das erinnerte mich sehr an Herrn Newstime, es war eher so eine persönliche Agenda auch dabei, weil die beiden hatten sich dann, Keemstar und der Matt hatten sich auf Twitter irgendwie einen kleinen Beef geleistet und daraufhin sagte der Keemstar, habe er mal geguckt, was der Matt früher so gemacht hat. Und hat dann herausgefunden, dass der vor Jahren wohl einen anderen eigenen YouTube-Kanal hatte, auf dem er durch die Gegend fuhr mit einem Auto und Leute angesprochen hat, ob sie mit ihm ein Porno-Video drehen wollen. Und dabei ist er wohl auch an einem jungen Schulmädchen vorbeigefahren und hat die dazu gerufen, hey du, na, wollen wir nicht einen Porno drehen zusammen? Und dieser Kanal hatte irgendwie 7.000 oder 1.000 Abonnenten. Also das Ding ist nie durch die Decke gegangen. Und das wollte der jetzt in diesem Zuge kleinschweigen. Und jetzt passiert das, was passieren muss. Die Leute schießen sich auf den Matt ein, sagen so, Doppelmoral, du kannst doch nicht das eine machen und das andere sagen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, also diese eigentlich gute Sache dann so zu verdrehen, indem man sagt so, nee, der hat da mal ein Video gemacht damals, also darf der heute nicht öffentlich gegen Kinderpornografie oder zumindest gegen die YouTube-Richtlinien eintreten. Ja. Das ist ja auch wieder totaler Bullshit. Ja. Einerseits kannst du ein Change of Heart haben innerhalb von ein paar Jahren oder vielleicht auch schlauer werden. Ja. Soll ja sogar Leute gegeben haben, die einen Sexismus-Skandal an der Backe hatten und heute sich gegen Sexismus einsetzen. Oder ein Rassismus-Skandal und ein Sexismus-Skandal zusammen als Smoothie-Firma. Das soll es auch mal gegeben haben. Ja, lass uns da gleich zu kommen, weil wir sind jetzt noch gar nicht fertig. Also das fand ich auch, das finde ich affig, da zu sagen, das darf man nicht sagen. Also es ist schon sehr richtig, so ein Video zu machen, aber wir hatten das ja hier auch schon mal mit diesen Crush-Kanälen, also wo man so Tiere und Dinge zertreten hat. Ich habe auch immer wieder gehört, dass es halt eine ganze Zeit lang so Ringe gab, die so nicht gelistete private Videos sich verschickt haben auf YouTube, die halt auch sehr explizit geworden sind. Da ist YouTube in den letzten Jahren schon gegen vorgegangen, aber hier ist es halt insofern schwierig. Und deswegen kann man gar nicht großartig von Kinderpornografie sprechen, weil das halt eben Videos sind, wo junge Dinge einfach sexualisiert werden von den Leuten, die das gucken. Was ich viel schlimmer finde, ist halt wirklich, wenn man sagt, so hier, meine Kinder setzen sich vor die Kamera und wollen halt alle sein wie Shirin David. Hast du das neue Musikvideo von ihr gesehen? Gib ihm. Finde ich tatsächlich, ich schwöre dir, es ist, ich saß da und dachte, das gefällt mir gar nicht schlecht. Das ist produktionell, finde ich, eins der besten Musikvideos. Ja. Lustig, weil in den Trends war gleichzeitig ein Video von Nicki Minaj? Von Pietro Lombardi und Capital Bra. Und ihrs ist halt um Klassen besser produziert als die anderen beiden. Ich fand das tatsächlich gar nicht schlecht, aber ne, also die jungen Dinger, die jetzt sagen, oh, ich will jetzt auch meinen Arsch so in die Kamera wackeln lassen, das darf halt nicht passieren. Müssen die Eltern eigentlich sagen, ey, machst du ab 18, dann ist cool, wirst du immer Leute anlocken, die dann so Sexual Predator-mäßig in den Kommentaren unterwegs sind, aber das ist halt einfach schäbig, was da gerade passiert. Das ist schon sehr von den Nicki Minaj geklaut. Das hatten mehrere geschrieben. Ja. So, das ist, glaube ich, auch direkt die erste Line. Mein Lieblingskommentar in den Kommentar war übrigens, Shirin David geht zum Arzt, sagt so, hey, können Sie mir den Arsch aufspritzen? Und er sagt, wie viel denn? Und sie sagt, gib ihm. Okay, ja, also um das Thema abzuschließen, lasst eure Kinder nicht unbeaufsichtigt Videos ins Internet hochladen. Und ich finde auch, wenn YouTube sowas mitbekommt, das haben sie ja dann, sollten sie reagieren, sollten auch die Namen von den Leuten, die da irgendwelche Links und irgendwelche Gruppen teilen und deren Informationen weitergeben an die zuständigen Autoritäten. Und kommen wir jetzt zu True Fruits. Mhm. Das war das andere große Skandalthema in der letzten Woche auf Social Media. Irgendwie haben sich die letzten 2-3 Wochen Firmen gedacht, sind wir mal diese Woche besonders keck. Keck und frech. Ja. Wir hatten ja Loch ist Loch mit Lidl. Ja, man muss dazu sagen, dieser Fall ist Jahre her. Ne? Ich glaube, dass es unter anderem vielleicht sogar wegen Loch ist Loch hochgekommen ist. Also, was ist passiert? True Fruits hat eine generell Marketingstrategie, die so ein bisschen frecher ist, ähnlich wie die BVG zum Beispiel auch, und schreibt auf ihre Flaschen auch lustig freche Sachen drauf und macht freche Werbespots. Das machen die schon seit langer Zeit. Unter anderem haben sie auch eine Smoothie-Flasche, die ist schwarz. Ja, ist einfach ein schwarzer Saft drin. Und haben Werbung gemacht für diesen Saft mit Sprüchen, die provokant auf jeden Fall schon direkt von Anfang an gemeint waren. Ja. Für den einen oder anderen auf jeden Fall über die Stränge geschlagen haben. Zum Beispiel unser Quotenschwarzer. Oder schafft es nicht über die Grenze. Oder noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Ja, also Sachen, die auf jeden Fall eine rassistische Doppeldeutung haben. Oder anders, also wo man definitiv sagen kann, und das ist halt das Ding, was wir jetzt auch bei Loch ist Loch schon hatten oder bei anderen Sachen, wenn dich das nicht betrifft und du sagst, verstehe ich jetzt gar nicht, finde ich gar nicht schlimm, dann bedeutet das nicht, dass es dass das für jeden so gilt. So. Und das gibt ja ganz viele Kerle, die sich das immer wieder auch bei sexistischen Themen irgendwie eingestehen müssen. Oder auch bei Sachen, wir sind ja alle nicht schwarz, die meisten unserer Zuhörer und wir beide auch nicht. Können dementsprechend so Themen, die, wenn man sowas wie Quotenschwarzer sagt, da denken wir, ja, das sagen die in so Witzen immer und auch manchmal in TV-Shows, da ist es ja dann auch lustig. So, das heißt trotzdem nicht, dass das so jemanden dann nicht irgendwie auch, dass das ganz schön auf die Nieren gehen kann, wenn das auf großen Plakaten steht und so eine Firma dann auch als keckes Witzchen dann da irgendwie raushaut. So. Und da muss man einfach, das hatten wir letzte Woche ja bei Loch ist Loch oder vorletzte schon gesagt, da ist es einfach uncool, wenn man da nicht die nötige als Werbefirma oder als Firma insgesamt nicht die coole, die nötige, den nötigen Abstand auch hat. Und um zu verstehen, das geht halt einfach nicht klar. Ich glaube, was auch viel das Problem ist als jemand, der eben noch nie mit Sexismus oder mit Rassismus oder mit sexueller Belästigung und so weiter konfrontiert war, so wie wir beide, ist es relativ schwierig einzuschätzen, was das mit einem macht und was das in einem weckt. Also dieses Thema Trigger Warning und so weiter, was man in den letzten Jahren ja immer mehr etabliert hat, hat ja einen guten Grund, nämlich weil Leute sowas psychisch einfach extrem mitnimmt und die Konfrontation damit gerade auf besonders großen Werbetafeln, vielleicht nicht unbedingt jemanden in die beste psychische Situation schmeißt in dem Moment und emotional auch mehr mitnimmt. Gerade bei solchen Sachen, wo sie es halt einfach vermeiden lässt. Also das hatten wir ja bei Loch ist Loch auch. Musst du das machen, um deinen Smoothie zu verkaufen? Ja, gerade bei Smoothie. Und verkauft dir sich deswegen so viel besser, als wenn du dir einfach eine andere Werbekampagne ausgedacht hättest. Und dann, es ist dann ja die eine Sache zu sagen, und dass man diesen Witz macht. Auf der anderen Seite, die meisten entschuldigen sich ja danach. Aber hier in dem Fall bei True Fruits wird sogar noch mehrfach nachgetreten, weil sie jetzt so eine Kampagne fahren, wo sie, ist so ein Shitstorm relativ spät aufgekommen, unter anderem auch geführt von einer Dame, die du kennst, die Aminata, mit der hast du, die ist, glaube ich, bei Follow Me Reports dabei, die hat mir überlegt, einzuladen, weil die auf Instagram relativ mit so einer Redelsführerin dagegen war. Hat jetzt leider zeitlich nicht geklappt. Ich fand das, was sie da öfters geschrieben hat, ganz spannend. Es hat dann unter anderem auch gezeigt, dass zum Beispiel bei denen in der Marketingfirma halt nur weiße Leute arbeiten. Und das soll überhaupt, glaube ich, gar nicht so ein Kampf sein zwischen Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß. Oder ich bin dafür von betroffen und ihr nicht. Ja. Ich glaube, es geht vor allem darum, das hätte ich auch gerne von ihr persönlich noch gehört, ist dieses, du wirst damit konfrontiert von Kindheit an, immer noch heutzutage. Und ich glaube, ich hatte das neulich auch schon mal gesagt, ich glaube, was ganz viele Leute, gerade in meinem Alter, nicht verstehen, ist, wie wenig weit das zurückliegt. Meine Eltern, also besonders mein Vater, hat noch zu einer Zeit gelebt, als es in den USA Rassentrennung gab und kein Wahlrecht für Afroamerikaner. Das ist erst eine Generation her. Das muss man sich mal bewusst werden lassen. Es leben immer noch Leute, die aktiv daran beteiligt waren. Ja. Und du kriegst, es ist ja wie bei Loch ist Loch. Wir hatten uns auch im Reddit-Forum mit ein, zwei Leuten, das muss man immer dazu sagen, irgendwie in den Haaren, die dann nicht verstehen, dass nur weil sie bei Loch ist Loch sich bei ihnen nichts rührt, gibt es Frauen, die dann sagen, Moment mal, ich bin aber mehr als nur Loch. Und als Quotenschwarzer degradiert zu werden, der vielleicht nur für die Quote irgendwie anwesend ist, weil Schwarze müssen ja jetzt auch neuerdings als vollwertige Menschen wahrgenommen werden, ist das halt einfach, nur weil du das bei dir dann nichts triggert, ist es einfach uncool. Ich finde die Reaktion von True Fruits, also das wechselt bei mir zwischen beschämend, befremdlich und regelrecht ekelerregend. So, weil die haben ein großes Statement auf Facebook gepostet, wo sie sogar nochmal geteilt haben mit dem Bild, wir sind diskriminierend. Und alle Kritiker, die jetzt sagen, ey, Mann, das ist nicht cool, als dumme bezeichnen. Also das führt so weit, dass sie sagen, also sie erklären halt im Detail zum Beispiel, ja, damals, wo sie geschrieben haben, schafft es nur über die Grenze und noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Da war das eigentlich eine Kampagne gegen die rechtsangehauchte Kritik Österreichs, weil sie haben nämlich auch als Spruch, als vierten Spruch haben sie, bei uns kannst du keinen Braun wählen, weil sie keine braunen Flaschen haben. dabei gehabt. So, dann muss ich dann sagen so, okay, aha, kann man vielleicht noch so werten, aber dann habe ich, also ich gehe als Omi Braduschke durch die Straße und gehe an zwei Plakaten vorbei und da ist zufällig nicht dieses braune Plakat da, dann weiß ich nicht, dass ihr damit eine, also mit dem, was wir vorher, was wir genannt haben, ist mir nicht klar geworden, dass es eine Kampagne gegen die Rechtspolitik Österreichs ist. Und in einem anderen Punkt, gerade bei den Quotenschwarzen, da schreiben sie, und auch bei dem Sexismus- und Rape-Vorwürfen, sie haben, da muss ich tatsächlich sagen, da gebe ich ihnen recht, da sagen sie, es gab Rape-Culture-Vorwürfe, die zumindest zu fördern, die Rape-Culture, indem sie Sprüche wie Oralverzehr, besamt und befruchtet, bei Samenstau schütteln und zwei Samenspender aus gutem Hause oben drüber geschrieben haben. Und irgendwie abgefüllt und mitgenommen. Genau. Muss ich ganz offen sagen, also bei aller Liebe, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wirklich das hinein zu interpretieren, ist ein bisschen wild, aber sie schreiben an anderer Stelle, und das finde ich dann wiederum, dass sie sagen, Entschuldigung, ich muss hier jetzt mal kurz scrollen. Genau. Klar, wir spielen hier mit einer sexuellen Doppeldeutigkeit, aber die Doppeldeutigkeit entsteht ja im Kopf des Lesers. Eindeutig abgebildet ist ja eine Glasflasche. Und dann denke ich so, ihr macht doch diese Sprüche nicht umsonst. Ja. Ihr seid doch nicht bescheuert. Und gerade also sowas da reinzuschreiben in so ein Statement, um dann quasi das Ding umdrehen zu wollen und den Leuten zu sagen, ihr seid doch die eigentlich die Rape-Culture fördern wollen, weil bei euch im Kopf entsteht ja die Doppeldeutigkeit. Das ist ja wirklich, das verdreht das Ganze ja wirklich ins Ad Absurdum. Und da muss ich sagen, zu gewissen Teilen, muss ich sagen, fand ich das Statement eigentlich ganz, ganz okay an einigen Stellen, aber die Leute alle als dumm zu bezeichnen und dann so dumme Argumente dann selber zu führen, zeugt davon, dass da selber einige an der Klatsche haben. Das, mehr kann das, man gar nicht sagen. Das ist, finde ich, genau das Ding. Also ich glaube, wenn sie hingegangen wären und gesagt hätten, hey Leute, wir stehen dazu, weil es ein Witz ist und wir erklären euch jetzt hier nochmal, in welchem Kontext dieser Witz gefallen ist. Wir entschuldigen uns, wenn das irgendwelche Leute angegriffen hat, aber wir stehen zu dem Witz. Hätte ich es immer noch scheiße gefunden, aber ich hätte es mehr respektiert. Ja. Die Art und Weise, wie sie reagiert haben, war eher die von einem trotzigen kleinen Kind. Ja. Und haben auch noch mal angefangen, zum Beispiel dann die Leute, die sie kritisiert haben, auf Instagram zu taggen, was ja dann wiederum wahrscheinlich auch zur Folge hatte, dass die Leute, die das geil finden, was sie machen, so ein bisschen auf die gehetzt haben und so. Also sie machen gerade den Unge so ein bisschen, weil sie, der hatte letztes Jahr ja auch damit angefangen, als Milch ist Gift so viral ging, hat er dann daraus gemacht, ja, gebt mir euren Hass, ich will das. Genau deswegen habe ich das ja gemacht. Und es gibt jetzt eine Petition gegen True Foods, wo schon 20.000 Leute unterschrieben haben, die sagen, hey, nehmt das aus eurem Sortiment. Die haben sie jetzt bei sich geteilt und sagen so, hey, hier, das wollten wir einfach mal teilen, falls der Druck auf die Supermärkte zu groß wird und wir verbannt werden. Danke für die gute Zeit. Also um sich so ein bisschen in die Opferrolle zu schießen, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, hier, guck mal, alle wollen was gegen uns machen, aber wir sind steinhart, wir stehen das durch. Und es geht hier einfach nur um verschissene Smoothies, um mit gutem Fruchtgeschmack. Keine Ahnung, ich habe die Dinger noch nie im Mund gehabt, aber ich denke mir halt wirklich so, also ihr seid nicht irgendwelche Lederklamottenmarke oder so. Ihr habt es nicht nötig, diesen dicke Eier-Move zu machen. Vielleicht haben sie es genau deswegen nötig, weil es ja jetzt anscheinend eine sehr effektive Kampagne ist, weil jeder redet drüber. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Symptom, was die hatten wir auch als Beispiel neulich schon mit der Bibi hatten uns auch einige Leute gesagt, ihr redet jetzt ja auch drüber und dieses Bibi-Mars-Ding von letzter Woche sei von ihr einfach nur ein Werbegag gewesen. Ich glaube, was wichtig ist, ist einmal diese Frage, was darf Humor, was darf Werbung? Ich glaube, noch weniger als ein Comedian, weil es eben in einem anderen, überlegteren, prominenteren Kontext passiert. Und generell aber als Gesellschaft, was wollen wir im Umgang miteinander? Was wollen wir gegenüber Leuten, die mit Rassismus und Sexismus konfrontiert sind, um da einen Fortschritt zu machen. Weil wir sind ja offensichtlich, wie man bei diversen populistischen, rechtsextremen Aussagen, Übergriffen und so weiter noch sieht, sind wir noch nicht an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, wo der ein oder andere sich völlig integriert fühlt oder völlig integriert ist. Und da dann diese Situation auszunutzen, um provokant zu sein und damit Werbung zu machen, und zu versuchen, durch diese Provokation irgendwas auszulösen bei Leuten, Und bei einer Gesellschaft, wo es offensichtlich noch ein Problem ist, finde ich halt sehr dumm und sehr gefährlich. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, dass das ein Thema war. Und es ist für viele Menschen, selbst auch in Deutschland, immer noch ein Thema. Und da dann so irgendwie die Finger in die Wunde zu stecken. Mit genau, Kopf durch die Wand gehen zu müssen, um dann auch nachträglich auch nicht zu verstehen, ja, okay, da kann man halt auch nochmal ein Statement raushauen, wo man sagt, okay, war offenbar nicht so clever. Oder, also ich verstehe auch, ja, das hatten wir ja auch mehrfach schon und wir hatten auch mehrfach mit Leuten gesprochen, man muss nicht alles verstehen. Bei Loch ist Loch ist es schon deutlicher als bei manch anderer Sache. Damals, du erinnerst dich noch an diesen Pullover, der bei H&M, was war das nochmal? Ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Affe im Dschungel oder sowas. Affe im Dschungel, auch da hatten wir schon gesagt, so, ja, als Marketing-Team, nicht die hellste Stunde, aber muss man sich auch fragen, muss dann ein Shitstorm drum entstehen? Weil da war es halt nicht klar, ob es absichtlich ist. Ja, ne? Eben. Und hier ist auch nicht klar, ob, also du kannst doch, ja auch es immer, ist schon, weil hier ist es halt 100% Absicht. Hier ist es mit Nachtreten noch Absicht. Muss auch nicht sein. Wir werden dieses Thema wahrscheinlich noch häufiger haben und ich fände es tatsächlich noch ekliger. Das ist ja das, was man sagen will. Also ich finde, wir sollten das auch vielleicht auch an die Leute, die uns immer wieder schreiben. Wir werden nicht aufhören, über solche Themen zu reden. Und ich finde es auch falsch zu sagen, nee, Moment, gebt den Themen nicht so viel Aufmerksamkeit. Weil es wird die Leute geben, die vielleicht durch sowas, wenn wir hier darüber sprechen, dann vielleicht auch für sich erst verstehen und das besser einordnen können. Das hatten wir neulich bei Loch ist Loch. Da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal was sagen. Wir haben im Reddit eine Diskussion gehabt, wo Leute geschrieben haben, so verstehe ich nicht, finde ich, ich kenne keine Frau, die sich in irgendeiner Form davon angegriffen fühlt. Auch beim Drachenlord gab es das. Genau. Ja. Und da habe ich dann geschrieben, hast du denn mal mit einer Frau darüber geredet? Ne? Und dann kam halt so, nee. Und dann haben sich, ich glaube, mindestens eine habe ich gesehen, eine Frau, ein Mädchen, weiß jetzt nicht, dazu geäußert, aus der Community geäußert und gesagt, hey, ich finde es toll, dass ihr was dagegen sagt und das zeigt und hat dann mit den Leuten auch geredet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das machen und warum wir auch über Artikel 13 hier erneut reden. Weil wir halt feststellen, dass es Probleme gibt, die anscheinend bei weitem noch lange nicht gelöst sind. Ja. Und wenn wir dem einen oder anderen da ein bisschen Support geben können, indem wir dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken oder vielleicht auch einfach drüber reden und vielleicht dem einen oder anderen dadurch noch ein paar Argumente an die Hand geben oder ein paar Ideen an die Hand geben. Oder wir auch selber, also wir reden ja auch drüber, weil es uns selber interessiert und weil wir auch von dem Gespräch miteinander andere Ansätze finden und auch von dem Gespräch mit euch andere Ansätze finden. Und auch wir haben nicht immer recht. Und deswegen ist es toll, dass es diesen Diskurs gibt. Aber der Diskurs ist wichtig und bringt uns als Gesellschaft weiter. Oder um es mit den Worten unseres Event-Team-Kritikers zu sagen, du findest es vielleicht scheiße, aber alle anderen fanden es geil. Hatten Spaß, so rum. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja. Wir hatten drei sehr große Themen und müssen hoffentlich erstmal keine Hiobsbotschaften mehr in den nächsten Wochen berichten. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, wie viele Jobs ihr durch Hashtag Werbung unseren Partner, der uns heute, schönen Dank an Stepstone, der uns heute mitfinanziert hat, gefunden habt. Und gibt es sonst noch was zu berichten, Robin? Nö, ich fände es mega spannend. Wir haben das ja schon öfters gehabt, dass Leute irgendwie so bei anderen Sponsoren gesagt haben, so ey cool, habe ich voll das coole Ding durch euch entdeckt. Ich fände es richtig geil, wenn jemand tatsächlich durch Stepstone irgendwie seinen Traumjob findet und uns dann schreibt oder Milliardär wird und uns kauft. Genau, und ich möchte spätestens nächste Woche das Ziel erreicht haben, Deutschlands drittbester Top-Manager zu werden. Genau, dafür müssen uns mehr Leute auf Twitter und auf Instagram folgen. Ja, ich habe halt keine Firma. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Schreib einfach Geschäftsführer von irgendwas bei dir in die Bio. Geschäftsführer von Behind. Oder, und dann kommst du damit rein. Macht's gut, Leute. Tschüss.